Hail mole rachamim, shachene bamer haumim, hametzei menuchone choenu, hametzei menuchone choenu. Wodurch gibt sich Gott zu erkennen? Fragt der katholische Katechismus der Bistümer Deutschlands. Seine Antwort? Gott gibt sich zu erkennen, erstens durch die sichtbare Welt um uns, zweitens durch das Gewissen in uns, drittens vor allem durch die Offenbarung. Die Bibel ist das geoffenbarte Wort Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott. Die Entstehung des Alten Testaments. In der Reihe Heilige Schriften hören Sie eine Sendung von Rolf Kanzen. Wenn man überlegt und sagt, das ist alle göttliche Offenbarung, kriegt man Schwierigkeiten, weil es sich wirklich zum Teil erheblich widerspricht. Alttestamentler, also Experten für das Alte Testament, wie Rüdiger Liwak von der Humboldt-Universität Berlin, wissen um die Widersprüchlichkeit und Heterogenität des Textes. Trotzdem, das Alte Testament ist heilige Schrift, meint der Theologe Christoph Lewin, Universität München, Spezialgebiet Altes Testament. Heilige Schrift bedeutet Gottes Wort in einer überzeitlichen Gültigkeit, eine Wahrheit, die sozusagen unmittelbar vom Himmel kommt und Geschichte gestaltet und meine eigene Existenz unmittelbar berührt. Zeitliche Widersprüche, große Übereinstimmungen mit Mythen der heidnischen Umwelt, das Wissen darum, dass die göttliche Offenbarung eine durchaus reale irdische Geschichte hat, viele Theologen irritiert das heute kaum noch. Der Text, den wir haben, ist das Produkt eines literarischen Prozesses auf der Grundlage dieser religiösen Haltung. Dieser Text ist Gottes Wort. Er wird also in diesem Sinne ständig bearbeitet und für neue Gegenwarten aktualisiert. Archäologen, die sich mit dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte des Alten Testaments auseinandersetzen, sehen das etwas anders. Die Geschichtsdarstellung, die in der Bibel steht. Die Archäologen Israel Finkelstein und Neil Silberman meinen hier vor allem die Geschichten um Abraham und Moses, die fünf Bücher Mose. Die Geschichtsdarstellung ist keine wunderbare Offenbarung, sondern ein herausragendes Ergebnis der menschlichen Einbildungskraft. Und dann präsentieren sie in dem Buch »Keine Posaunen vor Jericho« ihre Forschungsergebnisse, die sich ziemlich anders lesen als das, was in der Bibel steht. Dieser Text ist Gottes Wort. Historiker, Archäologen und im besonderem Maße Theologen versuchten bis in die 1980er Jahre daran festzuhalten, dass die Schriften, die in den ersten Kapiteln des Alten Testaments gesammelt sind, geschichtliche Ereignisse abbilden. Auch an die historische Existenz von Abraham, Isaak, Mose und anderer biblischer Helden wurde gerne geglaubt. Es besteht kein Grund, die allgemeine Genauigkeit der biografischen Details anzuzweifeln. So der Nestor der US-amerikanischen biblischen Archäologie Albright. Noch Bibelgläubiger sind die sogenannten Kreationisten. In den USA sind sie bei ihrem Marsch durch die Institutionen bereits im Weißen Haus angekommen. Diese christlichen Fundamentalisten sind der Auffassung, dass auch die biblische Schöpfungsgeschichte wahr sei, die Evolutionstheorie deshalb falsch, und sie verhindern in einigen US-Bundesstaaten, dass sie an Schulen unterrichtet wird. Dieser Text ist Gottes Wort. Mit dem historischen Realitätsgehalt des Wortes Gottes dürfte es nicht weit her sein. Das ergaben archäologische Erkundungen im Heiligen Land. Offensichtlich haben sich viele Ereignisse der biblischen Erzählung nicht in der beschriebenen Zeit oder Weise zugetragen. Einige der berühmtesten Ereignisse haben sogar nie stattgefunden. Anders als ihre politisch einflussreichen fundamentalistischen Glaubensgenossen integrieren moderne Theologen die Erkenntnisse der Wissenschaften sehr flexibel. Man wird nicht mehr sagen können, was man früher immer gesagt hat, das Alte Testament ist ein Geschichtsbuch und zeigt realistisch, wie es zur Größe Israel gekommen ist. Nein, man wird sagen, das ist ein Buch, in dem viele ihre Gedanken geäußert haben zu den Ursprüngen ihres eigenen Volkes. Bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu. Die fünf Bücher, die an den Anfang des Alten Testaments gestellt wurden, erzählen schlicht und spannend den Ursprung einer Familie oder Sippe. Von Adam und Eva über den Gründungsvater Abraham und weiter zu Isaak, Jakob und seinen Söhnen. Aus dieser Familiengeschichte wird dann ein nationaler Ursprungsmythos konstruiert, der Ursprung des auserwählten Volkes, das Mose schließlich auf Anordnung des Gottes Yahweh aus der Gefangenschaft in Ägypten durchs Rote Meer und durch die Wüste ins gelobte Land führt. Und ganz früh in der Geschichte ist Mose zum Verfasser gemacht worden, weil häufiger ja auch steht die Tora, also die Weisung des Mose, dass die Leute sich vorgestellt haben früher, dass Mose der Verfasser war. Heute diskutieren Historiker, Archäologen und Theologen kontrovers über die Entstehungsgeschichte der ersten alttestamentlichen Schriften. Die Frage ist, wer hat wann, was und mit welcher Absicht geschrieben? Oder wer hat wann, was und mit welcher Absicht aus welchem vorhandenen Material, Erzählungen, Mythen, Aufzeichnungen etc. zusammengestellt? Ich selbst vertrete zum Beispiel die Hypothese, dass die älteste Quelle innerhalb des Pentateuchs am Anfang der Exilszeit geschrieben worden ist. Das ist im Beginn des 6. Jahrhunderts gewesen, 6. Jahrhundert vor Christus. Das Exil beginnt 597 mit der ersten Deportation. Und vorher dachte man, die älteste Quelle stammt aus dem Beginn der Königszeit, das heißt aus dem 10. Jahrhundert. Das sind 4,5 Jahrhunderte Differenz. Sagt Christoph Lewin von der Universität München. Die relativ späte Datierung des Pentateuch beginnt sich unter Alttestamentlern durchzusetzen. Die Vertreter weitergehender Verjüngungen des Textes, es gibt Theologen, die der Auffassung sind, die Texte seien erst in hellenistischer Zeit entstanden, im späten 4. oder 3. Jahrhundert vor Christus, konnten sich bislang mit ihren Argumenten aber nicht durchsetzen. Meine eigene Forschung bezieht sich auf die redaktionelle Ebene zunächst, also auf die Ebene, wo vorhandene Texte zusammenmontiert worden sind zu größeren Werken. Und das kann ich eben feststellen, geschah im Anfang der Exilszeit etwa für die älteste Pentateuchquelle, ungefähr gleichzeitig auch für die Grundlage der Geschichtswerke, also für die Bücher Josua, Richter, Samuel und Könige, ungefähr Mitte 6. Jahrhundert, während der sogenannten Exilszeit. Die Quellen, die da verarbeitet worden sind, sind ganz unterschiedlicher Art. Die verschiedenen Quellen existieren nicht mehr als originale Schriftstücke. Sie lassen sich nur rekonstruieren. Dass es sie gegeben haben muss, gilt der Forschung als gesichert. Es gibt zwei Stammbäume der Nachkommen Adams. Zweimal wird von der Schöpfung erzählt. Es gibt zwei Varianten der Sintflut, die miteinander verkoppelt sind. Einige Theologen glauben, unterschiedliche, miteinander kombinierte Götter, besser Gottesbilder, unterscheiden zu können, die es in altorientalischen Kulturen auch gegeben hat. Den Gott der Ordnung und des Rechts, den Gott des Krieges und den Gott des Lebens und der Fruchtbarkeit. Unterschiedliche Gottesnamen tauchen auf, Yahweh und Elohim. Ihnen werden unterschiedliche Quellen zugeordnet, die einige Wissenschaftler auch geografisch in Palästina verorten. Yahweh, übersetzt mit Gott, lässt sich Juda zuordnen, dem Südreich um Jerusalem herum. Elohim, übersetzt mit Herr, dem Nordreich Israel. Die Erkenntnis, dass es sich bis ins 7. Jahrhundert hinein um zwei politische Gebilde gehandelt hat, um zwei Reiche, beginnt sich unter Historikern und Alttestamentlern erst in den letzten Jahrzehnten durchzusetzen. Unsere Geschichte, schreiben die Archäologen Finkelstein und Silberman, die mit dieser Auffassung seit einigen Jahren mit vielen historisch kritisch denkenden Theologen einig sind. Unsere Geschichte weicht dramatisch von der vertrauten Darstellung ab. Sie erzählt die Geschichte nicht eines, sondern zweier erwählter Königreiche, die zusammen die historischen Wurzeln des Volkes Israel bilden. Einem Nordreich, ungefähr westlich vom Jordan und nördlich von Jericho, und einem Südreich um Jerusalem herum und im Bergland westlich vom Toten Meer. Wobei die Bezeichnung Reich irreführend ist. Noch im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung umfasste es nur etwa 500 Ortschaften. Darunter nur wenige befestigte Städte mit insgesamt 160.000 Bewohnern. Die Schriften des Alten Testaments konstruieren ein einheitliches Großreich Davids und Salomos. So war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und alle Welt begehrte Salomo zu sehen, damit sie die Weisheit hörten, die ihm Gott in sein Herz gegeben hätte. Als nun Bibelhistoriker behaupteten, König David ist genauso wenig eine historische Gestalt wie König Arthur. Und hinzufügten, die gesamte biblische Darstellung der Geschichte Israels ist nicht mehr als ein aufwendiges, geschicktes, ideologisches Konstrukt, produziert von Priesterdynastien in Jerusalem. Als diese Behauptungen in den 1980er Jahren in den Bibelwissenschaften auftauchten, war der Protest groß. Von alttestamentarischen Galionsfiguren wie David und Salomo wollte man ebenso wenig lassen wie von Abraham und Mose. Doch Archäologen erbrachten Beweise dafür, dass David und Salomo zwar durchaus existiert haben, David war vermutlich eine Art Warlord, Salomo ein regionaler Machthaber, dass es aber zu der in Frage kommenden Zeit kein Großreich Israel mit Hauptstadt Jerusalem gegeben habe. Die konstruierte politische Geschichte verbindet sich mit einem religiösen Konstrukt, dem Glauben an Jahwe, der Alleinverehrung beanspruchte. Jahwe, so die Bibel, habe David bei seinen Kämpfen unterstützt und mit Salomo ein Abkommen, einen Bund bzw. Vertrag erneuert, der bereits zuvor mit den Urvätern abgeschlossen wurde. Gott, Jahwe, garantiert Macht und zahlreiche Nachkommenschaft. Die menschlichen Vertragspartner sichern im Gegenzug Monolatrie zu, also eine exklusive Verehrung Jahwes. Die Existenz anderer Götter ist damit nicht bestritten. Doch Salomo, so der alttestamentliche Text, sei vertragsbrüchig geworden und zu anderen Göttern konvertiert. Unter dem schlechten Einfluss seiner knapp 1000 Ehefrauen. Da kündigte ihm Jahwe an, zur Strafe für seinen Glaubensabfall werde sein Reich zerfallen. Hier bestätigt sich ein Schema, das den gesamten Text durchzieht. Das Volk tat, was dem Herrn missfiel. Da entbrannte der Zorn des Herrn wider das Volk, und er verkaufte es in die Hand der... Jetzt folgt der Name eines altorientalischen Volkes in Palästina, und dann heißt es weiter... Da schrie das Volk zu seinem Gott, und dieser schickte ihm einen Retter. Dieser Retter schlug den Feind und befreite das Volk. Da hatte das Volk einige Jahre Ruhe. Bevor alles wieder von vorn beginnt. Dieses Schema hat den theologischen Vorteil, dass Jahwe auch dann nicht als schwacher Gott erscheint, wenn sein Volk in Kriegen unterliegt. Das war die damals übliche Interpretation. Sondern Gott Jahwe inszeniert mit seinem Volk eine Art Erziehungsprogramm. Verfehlung, die Strafe Jahwes, Reue, Unterstützung Jahwes. Dann wieder Verfehlung, Strafe und so weiter. Das Schema wiederholt sich, weil das Volk schwach und sündig ist. Zusätzliche Motivation geben Prophezeiungen, viele Nachkommen, Glück und Reichtum und die Androhung von Strafen, Auslöschung, Sklaverei und der Hinweis darauf, dass Jahwe nicht mit sich spaßen lässt. Rüdiger Liwak von der Humboldt-Universität Berlin. Und das versuchen die Priester. Und die Priester, auch das wissen wir inzwischen, haben ein großes Werk kreiert, das wir die Priesterschriften nennen und das integriert ist in diese fünf Bücher Mose. Und genau da haben sie in diesen Texten aus der exilisch, besser noch nachexilischen Zeit, diese Vorstellung, es bedarf der Versöhnung, es bedarf der Sühne und viele andere theologische Topoi, um mit dieser Schuld wieder fertig zu werden. Mit Exil ist die Zeit gemeint, während der Teile der Bevölkerung von Jerusalem und Umgebung, vermutlich die wohlhabende und gebildete Oberschicht, nach zwei Niederlagen nach Babylon deportiert wurden. Zuvor aber, im 7. Jahrhundert, kam es zu einem politischen und wirtschaftlichen Erstarken des Südreichs unter assyrischer und babylonischer Vorherrschaft, bei einer Schwächung des Nordreichs. Jerusalem wurde zu einer gut befestigten Hauptstadt ausgebaut, zu einem Verwaltungszentrum und religiösen Mittelpunkt der, wie es Historiker formulierten, Jahwe-Alleinbewegung. Unabhängigkeitsbestrebungen führten im Jahre 587 zu einer vernichtenden militärischen Niederlage, zur Zerstörung Jerusalems und seines religiösen Zentrums. Die Verfasser des Alten Testaments greifen erneut auf das bewährte Schema von Abfall vom Jahwe-Glauben und Strafe, von Schuld und Sühne zurück. Christoph Lewin. Die entscheidende Zäsur für die Literaturwerdung, wie ich sie verstehe, war die Krise oder der Untergang des Königtums in Juda und zuvor in Israel. Das Königtum war zunächst jene Institution, in deren Rahmen Literatur überhaupt entstehen konnte und auch überleben konnte. Die Könige bezahlten die Schreiber, die Könige wachten über die Archive. Die Könige unterhielten den Kult und im Rahmen des Kultes entstand auch Literatur, entstanden Mythen, entstanden Gebetsformulare, die wir im Alten Testament in Resten noch erhalten haben. Dass das aber dann zusammengefasst wurde in neuen Konvoluten, dass es ein, man könnte sagen, redaktionelles Profil bekam, dass eine neue theologische Zielrichtung draufgesetzt wurde, das setzt voraus diese krisenhaften Umbrüche. Also das Ende des Königtums in Juda ist im Grunde das Schlüsselereignis. Eine Schriftkultur, eine in Syrien, Palästina entwickelte einfache Buchstabenschrift, bestehend aus etwa 20 Konsonanten, hatte sich etabliert und erleichterte die Aufzeichnung und ständige Bearbeitung von Texten. Im babylonischen Exil oder danach, bis etwa ins Jahr 500, konnten so große Teile des Alten Testaments verfasst werden. Rüdiger Liwag. Und inzwischen weiß man aufgrund neuerer Forschung, dass diese Bücher so zusammengestellt werden, dass die Meinungen vieler Gruppen, die jetzt das neue nachexilische Judentum bilden, in diesem Werk, das ja dann im Letzten auch eine sozusagen ein Unterweisungswerk, ein Gesetzeswerk war, sie wiederfinden können. Also, diese Schriften versuchen jetzt für die neue Identität des jüdischen Volkes eine Grundlage zu schaffen. Das ist eigentlich das Neue in dieser Zeit nach dem Exil. Kurzum, eine Priesterkaste konstruiert aus existierenden schriftlichen Quellen und mündlichen Überlieferungen einen Ursprungsmythos von Adam und Eva über Salomo bis etwa zum Jahre 500 vor der Zeitenwende. Gleichzeitig konstruiert sie ein jüdisches Volk. Bestehend aus 12 Stämmen. Ein Volk, das in seiner Geschichte ein vereinigtes Großreich gebildet hat. Und die Priesterkaste konstruiert einen auf Alleinverehrung pochenden Gott für dieses Volk. Die Priester sichern diesen Glauben politisch und theologisch ab. Und sie konstruiert den Anspruch, trotz politischer Machtlosigkeit auserwählt zu sein für eine spätere herausragende Stellung. Propheten kündigen in den kreierten Schriften immer wieder Erlöser und Retter an. Und ihre Prophezeiungen, wen wundert es, bewahrheiteten sich und dienen als Beweis für göttliche Fügungen. Der Rahmen der Heiligen Schrift ist das Schema von Ungehorsam, Abfall und Strafe. Der Text, den wir haben, ist das Produkt eines literarischen Prozesses auf der Grundlage dieser religiösen Haltung. Dieser Text ist Gottes Wort. So der Theologe Christoph Lewin. Er wird also in diesem Sinne ständig bearbeitet und für neue Gegenwarten aktualisiert. Und dabei wächst er allmählich an. Nach dem Exil sollte das häufig veränderte Textkonstrukt dem politisch machtlosen Volk eine Identität geben und als auserwähltes Volk den Anspruch auf eine bessere Zukunft reklamieren. Allerdings muss man jetzt sagen, ist dieser Prozess auch abgeschlossen worden. Und man weiß inzwischen, dass der erste Teil der Bibel, also die 5 Bücher Mose, in einer mehr oder weniger kanonischen Form um 450, 400 vor Christus fertig sind. Danach hat man kaum noch daran gearbeitet. Eingearbeitet waren Mythen des alten Orients, zum Beispiel der Mythos von der Sintflut. Plötzlich findet man einen Text, nämlich den Sintfluttext, und der ist viel älter als das, was in der Bibel ist. Und das war ein ganz großes Problem. Es gibt einen, der damals dann auftauchte, Anfang des 19. Jahrhunderts, ein Babel-Bibel-Streit. In den Büchern Mose heißt es: Und es reute Jahwe, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und Jahwe sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen. Und Jahwe schickte die Sintflut, ließ Noah die Arche bauen, dort seine Familie und paarweise die zuvor erschaffenen Tiere einquartieren. Bereits um 1400 vor Christus, im akkadischen Atrahasis-Epos, gab es sehr ähnliche Mythen. Meine ganze Familie und die Verwandtschaft hieß ich, sich einschiffen. Das Vieh des Feldes, die wilden Tiere und alle Handwerker habe ich eingeschifft. Die Wettergötter gehen ans Werk. Doch die verantwortliche Göttin Ishtar, im vorderen Orient wurde sie lange verehrt, sorgte für Rettung. Dann ließ ich einen Raben zum Freiflug hinaus. Auch Noah ließ Versuchsvögel fliegen. Ebenso Utnapishtim im Gilgamesch-Epos, das etwa 1200 vor der Zeitenwende in Mesopotamien aufgezeichnet wurde. Es gab jemanden, Delitzsch, der versuchte zu zeigen, das ist alles keine offenbarte Religion, das ist alles schon im heidnischen Mesopotamien gewesen. Und dann ist er nach Berlin gekommen und hat vor dem Kaiser und seinen Halleluja-Damen, wie man damals sagte, diese Vorträge gehalten. Und es hat die Welt erregt. Die sind hinterher auf den Professor mit Regenschirmen losgegangen und er musste sich in die Ecke verkriechen. Heute kann ich zunächst erstmal alles behaupten, es passierte da relativ wenig. Großzügige Anleihen machen auch andere Autoren des Wortes Gottes bei benachbarten Kulturen, etwa beim ägyptischen Sonnengesang. Du erscheinst in der Vollkommenheit deiner Schönheit am Himmelshorizont, du lebendige Sonne, die Leben zuweist. Und Teile dieses Sonnengesangs sind in das Alte Testament eingegangen, Jahrhunderte später. Man weiß nicht, wie der Traditionsfluss war, aber Teile dieses Sonnengesangs stehen jetzt im Psalm 104. Du bist mit Hoheit und Pracht gekleidet. Du hüllst dich in Licht wie ein Kleid. Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. Viele andere Beispiele kann man nennen, wo Traditionen aufgenommen werden, aber auch gleichzeitig sozusagen umgearbeitet werden nach ihren eigenen Vorstellungen. Selbst Jahwe wurde von den Hebräern adoptiert. Ursprünglich war er, so der Theologe Bernhard Lang von der Universität Paderborn in seinem Buch Jahwe, der biblische Gott, ein Porträt, ein Wettergott der benachbarten Edomiter. Jahwe, als du vom Grünland Edoms heranschrittest, da bebte die Erde. Die Himmel ergossen sich. Man arbeitete daran. Es bildete sich ein eigener Mythos, der dann schriftlich fixiert wurde. Deshalb ist Christoph Lewin der Meinung, dass Juda und Israel kulturell nicht so originell gewesen seien. Auch die ausschließliche Verehrung eines einzigen Gottes war so originell nicht. In Ägypten versuchte Echnaton, Aton als alleinigen Gott zu etablieren. Der babylonische König Nebukadnezar favorisierte Marduk. Die absoluten Herrscher großer politischer Reiche schaffen sich einen Gott, der keine anderen Götter neben sich duldet, aber den Herrscher unterstützt. So spiegelt der Gottesglaube irdische Herrschaftsformen und legitimiert sie. Wir merken nicht nur in Israel, sondern auch in den umliegenden Königtümern, dass sowas entsteht wie das Schrumpfen des Pantheons. Es gibt dann den Dynastiegott. Das heißt, die Identität der Dynastie wird durch diesen einen Gott verkörpert. Und die anderen sind zwar noch da, aber sie treten in den Hintergrund. Ich nenne das dann die faktische Monolatrie. In Israel bildet sich dann, so Christoph Lewin, eine programmatische Monolatrie. Ablesbar an dem Bekenntnis, höre Israel, Jahwe, unser Gott, ist ein einziger Jahwe. Das ist nicht mehr einfach gegeben, sondern jetzt wird es proklamiert. Und das setzt dann auch frei den Akt des Gehorsams. Jetzt muss ich das vollziehen, dass das nur ein einziger ist. Und das führt dann im nächsten Schritt zu dem, was man intolerante Monolatrie nennen kann. Das heißt, dass die Verehrung dieses einen die Verehrung anderer definitiv ausschließt. Bis zum vollständigen, zum intoleranten Monotheismus, der universelle Gültigkeit beansprucht, muss noch ein weiterer Schritt zurückgelegt werden. Das Christentum beanspruchte später einen solchen Monotheismus für sich, dem Dogma der Dreifaltigkeit Gottes, der Marienverehrung und der Integration von allerlei Engeln, Teufeln und Heiligen zum Trotz. Nur wenige alttestamentliche Schriften lassen auf einen Monotheismus schließen. Ich bin der Jahwe, dein Gott. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Dieses Gebot ist nur dann sinnvoll, wenn den Verfassern dieses Satzes die Existenz anderer Götter bekannt ist. Und einige Geschichten, die im Alten Testament erzählt werden, bestätigen eine Göttervielfalt. Rüdiger Liwak. Man weiß, dass der zweite Teil der hebräischen Bibel, nämlich die Propheten, im dritten Jahrhundert mehr oder weniger kanonisch fertig waren. Auch dann hat man nur noch Kleinigkeiten verändert, aber im Großen und Ganzen nichts mehr. Das war der zweite Teil. Und wir sagen im Augenblick, dieser dritte Teil, die Schriften, also Hiob, viele Weisheitsschriften, sind kanonisiert etwa im ersten Jahrhundert nach Christus, sodass man davon ausgehen kann, dass etwa im ersten nachchristlichen Jahrhundert der hebräische Kanon so fertig ist. Bereits seit dem dritten vorchristlichen Jahrhundert sprachen nicht mehr alle Juden Hebräisch. Deshalb wurden die hebräischen Texte ins Griechische übersetzt. Diesen Text, die Septuaginta, haben die Christen als Altes Testament zu ihrer verbindlichen Textbasis gemacht und später dem Neuen Testament vorangestellt. Im Mittelalter übersetzte man dann diese Fassung ins Lateinische. Die alten hebräischen Texte wurden in der Renaissance wiederentdeckt. Martin Luther hat sie übersetzt und damit breiteren Schichten zugänglich gemacht und zu weiterem Erfolg verholfen. Wir haben eigentlich kein Beispiel aus der Antike, wo so viele Texte kontinuierlich zunächst bearbeitet, tradiert, dann konserviert und dann sozusagen als klassische, dann als heilige Texte weitergegeben wurde. Und ich glaube, das ist das entscheidende Phänomen dieser Geschichtsmächtigkeit, die dann natürlich auch nochmal durch den Erfolg der christlichen Religion sehr stark favorisiert und weiter verfolgt wurde. Die israelischen Archäologen Finkelstein und Silberman resümieren. Nur wenn man erkennt, wann und warum die in der Bibel beschriebenen Ideen, Bilder und Ereignisse so geschickt zusammengefügt wurden, beginnt man auch, das wahre Genie und die anhaltende Kraft dieser einmaligen, einflussreichsten literarischen und geistigen Schöpfung der Menschheitsgeschichte zu ermessen. Heilige Schrift bedeutet Gottes Wort in einer überzeitlichen Gültigkeit. Eine Wahrheit, die sozusagen unmittelbar vom Himmel kommt. Durch wen hat sich Gott uns geoffenbart? Fragt der katholische Katechismus und antwortet: Gott hat sich uns geoffenbart im alten Bund durch die Patriarchen und Propheten, im neuen Bunde durch Jesus Christus und die Apostel. Ha-she-chi-no.